Wir können nicht umhin, auch das hervorzuheben, dass unsere schwerwiegende kirchliche Spaltung seinen Hauptgrund in der alles zersetzenden Freimaurerei mit ihren verschiedenen Organisationen und Vertretern hat, die in die kirchlichen Gemeinden zur Zerstörung und Zersetzung des kirchlichen Lebens eingedrungen sind. Indem sie die Toga der Verfechter der Rechtgläubigkeit und der christlichen Aufklärung anziehen, belügen sie auf diese Weise mit List und Unaufrichtigkeit und mit Hilfe von Geld und Presse die gläubigen und einfältigen Menschen, vergiften sie mit dem Gift des Modernismus und bringen sie von der wahren christlichen Kirche ab. Die russische Emigration ist von der Freimaurerei stark vergiftet. Gewöhnlich versuchen die russischen Freimaurer, sich von der Weltfreimaurerei loszusagen, indem sie versichern, dass die russischen Logen nichts Gemeinsames mit den Logen der anderen Länder hätten. Aber solche Erklärungen entsprechen nicht der Wahrheit. Die Freimaurerei hat eine ganz bestimmte Organisation. Die einzelnen Freimaurerlogen, an deren Spitze die Meister vom Stuhl stehen, sind zu einer Föderation vereinigt, an deren Spitze ein administratives Organ oder ein Rat steht. Alljährlich beruft das zentrale Organ eine allgemeine Versammlung aus den Vertretern aller Logen der betreffenden Föderation, wobei diese Vertreter von den Logen gleichzeitig mit den anderen beamteten Personen gewählt werden. Auf diese Weise kann kein einziger Freimaurer wissen, zu welcher Föderation seine Loge gehört. Die russischen Logen sind auf viele Länder verteilt und tragen charakteristische Namen: Astrea, Nordlicht, Jupiter, Hermes und andere. Kein einziger russischer Freimaurer kann behaupten, dass er nichts Gemeinsames mit den gottlosen Freimaurern anderer Länder hat. Im Jahre 1923 erklärte der bekannte russische Freimaurer Kusmin Karavev auf dem Konvent der Großloge von Frankreich: Wir russischen Flüchtlinge sind alle ihre Schüler. Wir lernen, wie man zum guten Freimaurer wird, um die Möglichkeit zu erlangen, die Freimaurerdevise Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in die Tat umzusetzen. Offizieller Rechenschaftsbericht, Seite 120. Die Erklärung, dass die russische Freimaurerei im Auslande eine für sich allein bestehende und unabhängige Organisation sei, enthält in sich eine Unwahrheit. Die Freimaurerei ist eine Einheit, ungeachtet einiger Verschiedenheit in ihren Ritualen, ungeachtet sogar einer scheinbaren, richtiger gesagt zur Schau getragenen Abgesondertheit. Sehr häufig sind Reden zu hören, laut denen es eine gute und eine bösartige Freimaurerei gäbe, aber in den Reden und Schriften bekannter Freimaurer finden wir stets Hinweise auf die Einheit der Weltfreimaurerei, ungeachtet der in ihr zutage tretenden Verschiedenheit. Allen Freimaurerstatuten liegt die sogenannte Andersonschen Konstitution zugrunde. Der Bruder Kohlsohn schreibt in den Annales Maconics Universelles: Es gibt keine Ausländer unter unseren Kolonnen, das heißt Logen. Die Brüder aller Nationen sind in allen Logen bei sich zu Hause. Annales Maconics Universelles vom Mai 1930, Seite 110. Der als freimaurerische Autorität allgemein anerkannte Bruder Ragon erklärt: Der Grundcharakter der Freimaurerei ist die Internationalität. Die Freimaurerei ist eine Einheit und jedes Ritual oder jede Nation, die von diesem Prinzip abkehren, verirren sich und kommen vom Wege ab. Wir würden nicht die wirkliche Freimaurerei verstehen, falls sie sich als englische, schottische, französische, amerikanische usw. bezeichnen wollte. Gibt es denn eine englische, schottische oder französische Mathematik? Nein, es gibt nur eine Mathematik und ebenso nur eine Freimaurerei. Einige Besonderheiten in den Ritualen, Zeremonien und Aufnahmeformen genügen wohl nicht, um die Freimaurerei entgegen ihrem Anspruch auf Internationalität zu nationalisieren. Ragon, Orthodoxie Makonik, Kapitel 23, Seite 353. Die Freimaurerei ist eine Einheit und die Verschiedenheit der einzelnen Rituale ist nur eine für die breite Masse zur Schau gestellte. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ritual schließt einen Bruder keineswegs von der Zugehörigkeit zu einem anderen, diesem scheinbar feindlichen Ritual, aus. Jeder Hochgrad Freimaurer gehört gleichzeitig auch den ersten drei Graden an und ist in seiner Eigenschaft als Meister gleichberechtigtes Glied jeder beliebigen Loge des Erdballs. Ein jeder Freimaurer muss, ganz gleich zu welcher Föderation er auch gehören mag, aus diesem Grunde die volle Verantwortung für diese antichristliche Arbeit tragen, die der eine Einheit bildende Freimaurerorden führt. Und derjenige, der sich vor dieser Verantwortung hinter nationalen oder rituellen Etiketten zu verstecken sucht, betrügt sich entweder selbst oder legt eine bewusste Unwahrhaftigkeit an den Tag. Indem wir auf die schädliche Tätigkeit der Freimaurerei hinweisen, können wir nicht umhin, auch auf die ebenso verderblichen Lehren und Organisationen hinzuweisen, welche mit der Freimaurerei, dem Geiste und der Richtung nach verwandt sind und die sich in enger Verbindung mit ihr und in Abhängigkeit von ihr befinden. Wir meinen die Theosophie, die Anthroposophie, die Christian Science und die Young Men Christian Associations, die YMCA. Zu unserem tiefsten Leidwesen haben diese Vereinigungen eine weite Verbreitung innerhalb unserer Emigration gefunden. Aus diesem Grunde erachten wir es auch als unsere Pflicht, unsere russischen Gemeinden vor so gefährlichen Lehren und Organisationen zu warnen und fordern sie auf, mit diesen nichts gemein zu haben. Alles oben Ausgeführte in Betracht ziehend, hat das Heilige Konzil bestimmt: Erstens, die Freimaurerei als eine dem Christentum feindliche Lehre und revolutionäre Organisation, die auf die Zerstörung der Grundlagen der nationalen Staatlichkeit gerichtet ist, zu verurteilen. Zweitens, ebenso alle mit der Freimaurerei verwandten Lehren und Organisationen wie die Theosophie, die Anthroposophie, die Christian Science und die YMCA zu verurteilen. Drittens, die Erzbischöfe und Vorsteher der Missionen zu beauftragen, der ihnen unterstellten Geistlichkeit die Richtlinien zu geben, die zum Kampf mit den oben angeführten schädlichen Lehren und Organisationen und zur Warnung der rechtgläubigen russischen Gemeinden vor der Beschäftigung und Beteiligung an der schädlichen Tätigkeit dieser Organisationen mittels Predigten, außergottesdienstlichen Gesprächen in der Presse, beim Religionsunterricht in den Schulen und insbesondere im Wege der Beichte notwendig sind. Viertens, den Dienern der Kirche zur Pflicht zu machen, die Beichtenden zu fragen, ob sie Freimaurerorganisationen angehören und diese Lehren teilen und diesen in bejahendem Falle zu erklären, dass die Beteiligung an den genannten Organisationen unvereinbar ist mit der Eigenschaft eines Christen, eines Gliedes der Kirche Christi, dass die Betreffenden sich entweder ganz und gar von der Freimaurerei und den dieser verwandten Lehren lossagen müssen oder, falls sie dieses nicht befolgen sollten, dass sie nicht mehr zum heiligen Abendmahl zugelassen und bei fortgesetzter Verstocktheit aus der heiligen Kirche ausgeschlossen werden. Indem wir euch unsere erzbischöflichen Anweisungen bezüglich der Feinde Gottes und der Feinde eurer Erlösung zur Kenntnis geben, der Vorsitzende des Erzbischöflichen Konzils der russischen rechtgläubigen Kirche im Auslande, Metropolit Antonius MP, Skremskier Karlovsky, Südslawien, 15. bis 28. August 1932, am Tage Mariä Himmelfahrt.